Seit 6 Monaten wird Liao Xiaobo, Bürgerrechtler und Präsident des unabhängigen chinesischen Schriftstellerverbandes PEN, an einem unbekannten Ort in der Nähe von Peking festgehalten. Bewachtes Wohnen nennen die chinesischen Behörden das. Bis zu einem halben Jahr können laut chinesischem Gesetz Menschen ohne Anklage festgehalten werden. Diese Zeit sei abgelaufen, sagt Rechtsanwalt Mo Xiaoping. Am 8. Juni war ein halbes Jahr vorbei. Am Nachmittag des 8. Juni ist die Polizei zur Wohnung von Liu Xiaobos Frau gegangen und hat ihm mitgeteilt, dass die Untersuchungen weiter andauern würden. Sie haben aber nicht gesagt, warum sie noch nicht freilassen. Die Zeit, in der man jemanden im sogenannten bewachten Wohnen festhalten darf, ist bereits überschritten. Sie haben auch nicht mitgeteilt, welches Verbrechen Liu angelastet wird. Liu Xiaobo arbeitete früher als Professor für Literatur in Peking. Er geriet ins Visier der Staatssicherheit, nachdem er an der Demokratiebewegung teilgenommen hatte, die am 4. Juni 1989 auf Anordnung der chinesischen Regierung blutig niedergeschlagen wurde. Damals wurde Liu Xiaobo zum ersten Mal verhaftet. Nachdem er freigelassen wurde, bekam er Arbeitsverbot. Trotz aller Schikanen engagierte sich Liu Xiaobo weiter für mehr Menschenrechte und Demokratie. So ist er einer der Hauptverfasser der Charta 08, einem Manifest, das von über 300 chinesischen Intellektuellen unterschrieben wurde. In der Charta 08 wird die Achtung und Wahrung der Menschenrechte gefordert. Kurz vor Erscheinen der Charta im vergangenen Dezember wurde Liu Xiaobo von Sicherheitskräften abgeholt. Die Polizei durchsuchte seine Wohnung und nahm Liu mit, ohne einen Grund zu nennen. Seitdem wird er von der Außenwelt isoliert und behandelt wie ein Schwerverbrecher. Dass die Behörden ihn nun über 6 Monate festhalten, sei illegal, sagt Rechtsanwalt Mo Xiaoping. Als sein Anwalt habe ich ein offizielles Schreiben an die Sicherheitsbehörden geschickt. Wir haben sie aufgefordert, sich an die Gesetze zu halten und Liu Xiaobo freizulassen. 6 Monate sind verstrichen. Sie müssten ihn freilassen. Wir haben auch deutlich gemacht, dass das Festhalten Lius die chinesischen Gesetze verletzt. Er wird nicht zu Hause festgehalten, seine Familie darf nicht mit ihm zusammenleben und vor allem darf er keine Anwälte sehen. All das verletzt die chinesischen Gesetze. 2-mal durfte Lius Frau ihren Mann im vergangenen halben Jahr sehen, jeweils für 2 Stunden. Jedes Mal wurde sie von der Polizei abgeholt. Ihr wurden die Augen verbunden, damit sie nicht sehen kann, wohin sie gebracht wird. Anwalt Mohr mit Informationen, die Liu's Frau ihm nach ihren Besuchen gab. Am Anfang hatte Liu Xiaobo kaum Bewegungsfreiraum. Er durfte auch keine Bücher lesen. Später haben sie ihm erlaubt zu lesen. Seine mentale Verfassung ist gut, aber er wird immer dünner. Wann und ob Liu Xiaobo überhaupt wieder auf freien Fuß gesetzt wird, ist unklar. Es kann auch sein, dass die Polizei nun den Fall an die Staatsanwaltschaft übergibt. Das wäre rechtlich abgesichert. Die Staatsanwaltschaft hätte dann das Recht, Liu Xiaobo erneut für ein halbes Jahr festzuhalten.